Die Aussiedler geben dazu keinen Anlass. Von ihren in Deutschland geborenen Nachkommen besuchen heute mehr die gymnasiale Oberstufe als von den Einheimischen. Und die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei dieser Gruppe unter dem Durchschnitt. Die Einwanderer aus den EU-25 bereiten ebenso wenig Probleme. Deren in Deutschland geborene Kinder erwerben in weitaus höherem Maße die Hochschulreife als die Einheimischen. Bei den Migranten aus dem fernen Osten schaffen das in der zweiten Generation bis zu 63%. Bei den Einheimischen sind es nur 38%. Diese Migranten stellen offenbar für das künftige deutsche Wissenspotenzial eine Bereicherung dar. Bei den Migranten aus dem Nahen Osten erwerben 55% der zweiten Generation die Hochschulreife, 22% schließen allerdings weder eine Schule noch eine Lehre ab. In der Gruppe besteht also eine erhebliche Disparität, was vermutlich auf große Unterschiede je nach Herkunftsland zurückzuführen ist, wobei Persien sicher besser abschneidet als der Jemen. Das statistische Material reicht aber nicht aus, um dies zu erhärten. Unter den Immigranten aus Südeuropa sind die Bildungsindikatoren für Spanier und Griechen günstiger als bei Einheimischen, bei Italienern und Portugiesen ungünstiger. Im Falle Italiens mag das damit zusammenhängen, dass die ursprünglichen Gastarbeiter überwiegend aus Süditalien eingewandert sind. Die Migranten aus dem ehemaligen Jugoslawien haben auch in der zweiten Generation deutliche Integrationsprobleme im Bildungsbereich. 14% bleiben ganz ohne Schul- oder Berufsabschluss und die Quote derer, die das Abitur ablegen oder ein Studium abschließen, ist nur halb so hoch wie bei den Deutschen. Diese Gruppe ist allerdings sehr heterogen. Sie setzt sich zusammen aus den früheren Gastarbeitern und ihren Nachkommen einerseits und andererseits aus politischen Flüchtlingen, etwa aus dem Kosovo. Aus Afrika stammende Migranten haben zu 25% keinen Bildungsabschluss. Nur 20% der afrikanischstämmigen Schüler besuchen die gymnasiale Oberstufe. Es ist nicht erkennbar, dass sich die Integration in der zweiten Generation verbessert. Sie wird teilweise eher schlechter. Allerdings gibt es in dieser Gruppe 35% bikulturelle Ehen, meist afrikanische Männer mit deutschen Frauen. Dort sind die Integrationswerte etwas besser. Die türkischstämmige Bevölkerung stellt unter den Absolventen des deutschen Bildungssystems die höchste Quote ohne Bildungsabschluss, 30%, und die niedrigste mit Hochschulberechtigung, 14%, und lässt darüber hinaus die geringsten Fortschritte bei den hier geborenen Generationen erkennen. Die Bildungserfolge der verschiedenen Gruppen bestimmen wesentlich deren Erfolge auf dem Arbeitsmarkt, und diese wiederum sind ausschlaggebend dafür, ob man seinen Unterhalt selbst bestreiten kann oder auf staatliche Transferleistungen angewiesen ist. Von Transferleistungen leben in Deutschland 8% der Einheimischen, 9% der Migranten aus EU-24, 10% der Migranten aus Südeuropa, 12% der Aussiedler, 13% der Migranten aus dem fernen Osten, 16% der aus der Türkei stammenden Migranten, 18% der Migranten aus dem ehemaligen Jugoslawien, 24% der Migranten aus afrikanischen Ländern. Wer von staatlichen Transfers lebt, zahlt keine Steuern und Abgaben und hat wie jeder andere Bürger Anspruch auf staatliche Leistungen von der Schule bis zur Wohnung und zur Krankenversicherung. Hiervon ausgehend gibt es unterschiedliche Versuche, die Kosten und Nutzen der Einwanderung in Deutschland zu berechnen. Soweit dabei nachgekartet und an Entscheidungen der Vergangenheit Kritik geübt wird, ist dies allenfalls von theoretischem Interesse. Letztlich ist die Frage rein erkenntnislogisch kaum beantwortbar. Man müsste nämlich, ausgehend vom Jahr 1960, eine alternative Wirtschafts- und Sozialgeschichte für Deutschland schreiben, da ohne das Ventil der Einwanderung grundlegende Entwicklungen in der deutschen Politik anders verlaufen wären. Man hätte sich das exportorientierte deutsche Wirtschaftsmodell aus Gründen des Arbeitskräftemangels so gar nicht leisten können und eher mit der Verlagerung von Produktionen ins Ausland begonnen. Es wäre ein großer Druck entstanden durch eine entsprechende Familien- und Bevölkerungspolitik, die deutschen Geburtenzahlen zu erhöhen. Man hätte nie mit dem Frühpensionierungswahn begonnen. Das Gewicht von Dienstleistungen und Bildung wäre gestiegen. Jede dieser Entscheidungen hätte Folgeanpassungen im In- und Ausland nach sich gezogen. Deutschland und Europa wären anders, als sie jetzt sind. Sich dies im Einzelnen auszudenken, streift die sozialutopische Geschichtsrevision. Ganz abgesehen davon, dass eine solche Politik nur durchsetzbar gewesen wäre, ohne den Asylparagraphen im Grundgesetz und anderen Regeln zur Niederlassungsfreiheit in der EU. Analysieren wir also lieber den Ist-Zustand. Die drei Migrantengruppen mit den höchsten Bildungsdefiziten und den höchsten Sozialkosten sind auch jene, die sich am stärksten vermehren. Menschen mit Migrationshintergrund Jugoslawien, Türkei, Nah- und Mittelost sowie Afrika stellen 6% der Bevölkerung in Deutschland, auf sie entfallen aber gut 11% aller unter 15-Jährigen und ein noch deutlich höherer Anteil an den Geburten. Die Gruppen mit der höchsten Bevölkerungsdynamik haben also die niedrigste Bildung und weisen auch die niedrigsten Bildungszuwächse in der Generation der hier Geborenen auf. Damit stellen sie nicht einen Teil der demografischen Lösung, sondern des demografischen Problems dar. Es ist nämlich zu befürchten, dass sie zur überdurchschnittlichen Vermehrung jener bildungsfernen und von Transfers abhängigen Unterschicht beitragen, welche die Entwicklungsaussichten Deutschlands verdüstert.